Hat man eigentlich Silvester? Ja, es gibt unterschiedlich, gibt unterschiedlich, unterschiedliche Möglichkeiten offensichtlich, oder? Ich würde es mit Y schreiben. Ja, ich auch. Ja, also. Ich habe mich gerade überlegt, wie ich die Aufnahme benenne. Achso, ich habe es erstmal nur Standard nach Datum Uhrzeit belassen. Ja, ich habe Jahresendfolge. Nee, meine heißt, meine Aufnahme heißt Silvester. Warum ist da ein B? Weil das V neben dem B liegt, du hast so dicke Finger. Silvester, ist das nicht so ein gelber Hut aus Vollgummi, wenn du irgendwo auf einer Insel bist oder so? Wie heißt die? Gibt es auch Silvester, diese Regenhüte? Heißt die Silvester? Also ich kenne hier, es gibt aus diesem Friesenerz da, das Zeug, was du um Kupp machst. Komm, ich frag mal das große Orakel hier. Silvester Friesenerz. Silvester Hut habe ich jetzt mal eingegeben. Mal gucken, was passiert. Silvester Hut. Oh, Pizza Hut bekommen wir als ersten Treffer. Okay. Wenn da mal nicht der Ralf vom Nebensprechen seine Finger im Spiel hat hier. Ja, mal ehrlich, Silvesterhut, was ist denn da? Ja, wie heißt denn das Ding? Das gibt's. Ich kenn das nicht. Björn, kennst du das? Nee. Meinst du diese Hüte vom Friesenerz? Ja, genau, diese gelben Kappen, die du da zu passend kaufen kannst, wenn die Kapuze nicht reicht. Oh Gott. Also es gibt doch so eine Comicfigur hier. Ist das nicht so ein Vogel, Silvester? Nee, Silvester ist eine Katze. Das ist die Katze. Ach, Katze. Ach, ja, richtig. Der Vogel, das ist Tweety. Ach, richtig, genau. Tweety, genau. Böse kleine Miezekatze. Und dann gibt's ja noch diesen Rambo. Habt ihr dieses Bild heute Morgen gesehen? Silvester steht vor der Tür. Ja. Wie Arnold Schwarzenegger, wie Sylvester Stallone bei einem vor der Tür steht und klingelt und dann so für Silvester. Silvester steht vor der Tür. Ja. Ja, wie heißt denn nun die Mütze? Friesenerz. Dame, bla bla bla bla bum, plaff bum. Regen, Ponchos, Cape. Ah. Du liebes Lieschen. Ja, vielleicht vertue ich mich ja auch, aber... Ach so, nee, das Ding heißt... Ja, das ist ein Fehler meinerseits. Das Ding heißt Südwester. Südwester. Naja, hört sich zumindest ähnlich an. Ja, nach dem fünften Bier klingt das alles gleich. Ich hau das mal unten in den geheimen Chat. So. haben wir überhaupt schon mal Kommentare gekriegt hier auf unserem Blog? Um Raucherbalkon. Es gibt ein Pingback von diesem Podcast, der heißt Hörspitzen oder so. Ja. Kennst du den? Ja, ja, kenne ich. Habe ich schon mal von gehört. Hast du schon mal gehört? Aber spätestens jetzt bekommen wir einen Kommentar für Silvester und Südwester. Ja. alles für die Zuhörer. Aber mit was für einer Überzeugung du uns das verkaufen wolltest, dass diese Mütze Silvester heißt. Silvester, ja, war ich jetzt fest von ausgegangen. Ja, ist halt so eine Mütze ist halt ein richtiger Knaller, ne? Oh, Entschuldigung. Schon wieder ein Wortspiel. Ja. Knallt ihr Silvester eigentlich? Nee. Ach, du hast ja die Viecher, ne? Ja, was meinst du? Wir werden ab 23 Uhr am Stall sein und mit allen verfügbaren Leuten und alles, was irgendwie mit dem Stall zu tun hat, versuchen die Tiere in Schach zu halten, weil die sich tierisch aufregen natürlich über dieses Event immer. Und das wäre natürlich der Brüller, wenn ich dann moin mit so einem China-Kracher da auf... So das, was die Nachbarn nicht schaffen, das machen wir selber. Nee. Machen wir schon lange nicht mehr. Hallo Pferd, dies Jahr ist alles anders als sonst. Genau. Schau mal hier. Wie viele Tiere habt ihr? Wir haben zurzeit am Stall um die, ich glaube, 12 Pferde haben wir. Und 8 Schafe und 24 Hühner. Ein paar Hasen. Ja. Ist die Weihnachtsgeschichte bei euch gedreht worden? Ja klar, ich war das Jesuskind. Ich bin ja aus einer unbefleckten Empfängnis hervorgegangen. Ja. Das ging damals über Luftbestäubung, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja. Dann müssen wir nochmal den Planet Kai fragen, der kennt sich ja mit Bienen aus, ob das geht. Luftbestäubung. Genau, ja. Vielleicht können wir an der Stelle mal auch an einem Bienen-Podcast teilnehmen. Ja, wir haben ja Ahnung von so Sachen, ne? Also ich habe schon mal Honig gekauft. Oh. Hm. Immer. Ja, Alter, aber so viel Viehzeug? Mit wie vielen Leuten steht er da? Mit der ganzen Familie? Da steht unsere Familie und da stehen dann jeweils auch, wir haben ja sogenannte Gastpferde, ne, wie nennt sich, Einsteller nennt sich das. Okay. Das heißt, das sind Pferde von fremden Leuten, die bei uns halt versorgt werden und an Silvester trifft man sich halt und dann sind eigentlich alle Besitzer auch von den Pferden jeweils da und schauen selber mit, weil das einfach auch versicherungstechnisch einfacher ist dann, ne? Weil wenn die vor Ort sind und ihr Pferd flippt aus, dann haben sie das selber gesehen und ja, und ansonsten haben wir auch Kameras. Also ich habe da so 3, 4 so Webcams aufgebaut. Kannst du die URL mal in Chat posten? Nee, das ist nicht. Die ist nicht. Die ist nicht. Du hast gerade Webcam gesagt, da musst du eine URL zugeben. Ja, so Dinge, also die habe ich halt da an einem Rechner dran, aber die sind nicht irgendwie über Netz verbunden, sondern für uns. Ich würde mich um 23 Uhr von Rechner setzen und würde lachen, wenn irgendwo da so ein China-Kracher an den Stall schmeißt. Ach so. Ja, das ist böse. Obwohl noch nicht ganz raus ist, ob ich wirklich mit rüberfahre oder ob ich mit der Pommesmaschinen-Lotte dann hier zu Hause bleibe, dann lieber. Achso, das ist ein bisschen weiter weg von zu Hause, oder was? Ja, das sind nochmal 6 Kilometer von hier, wo ich wohne. Und je nachdem, wie die Kinder drauf sind, bleiben die Kiddies halt. Also die Hanna wird auf jeden Fall mitfahren, aber die Lotte ist, was Pferde betrifft, auch etwas unlustig eigentlich. Also die ist mehr so... Pommes, steht auf Pommes. Das auf jeden Fall. Das ist außer Frage. Pommesmaschinenlotte. Die Pommesmaschinenlotte, ja. Das ist ja nach Mikrofonständer das Podcast-Wort des Jahres, würde ich sagen. Ja, das sehe ich aber ganz genauso. So, Björn? Ja? Du bist so leise. Beteilige dich doch mal. Was machst denn du, Silvester? Du kümmerst dich um die Hasen oder die Hamster vom Nachbarn? Oder was? Nö, ganz gemütlich zu Hause. Ich habe Gott sei Dank keine Bereitschaft dieses Jahr, dass ich zur Not auch mal ein Glas Bier trinken kann. Nein, aber ganz gemütlich zu Hause. Böllern werden wir auch nicht, weil das mag unser Hund nicht. Ein ganzes Glas Bier? Ja, vielleicht auch mal ein zweites. Oh nee, komm. Ja. Bereitschaft, du bist ja Feuerwehr, ne? Ja, genau. Ich habe zwar Silvester morgens noch einmal Bereitschaft von Kameraden übernommen, weil der arbeiten muss bis 15 Uhr und dann ist aber auch gut. Aber es ist doch definitiv so eigentlich, wohnst du ländlich oder wohnst du Stadt? Naja, ich wohne direkt in der Stadt, aber naja, Stadtrand ist das. Okay, das heißt also, Silvesternacht ist 100% sicher, dass du raus musst. Nicht zwangsläufig. Also wenn es Kleinkram ist, macht das die Bereitschaft. Ja, nur wenn halt wirklich was Größeres sein sollte, ne, dann müssen wir halt alle raus. Ja, ich meine schon als Bereitschaft. Also was weiß ich, wenn da irgendwelche, was weiß ich, Idioten, Mülleimer oder weiß der Geier, was brennen da oder so. Ja, das macht dann unsere Bereitschaft, aber ich bin Gott sei Dank außen vor dieses Jahr. Okay. Habt ihr denn schon mal richtig große Brände gehabt, so Silvesternacht? Ja, was heißt große? Wir hatten einmal, da haben sie so ein, bei so ein Dingensmarkt hier, so ein Ex-Sonderpostenmarkt. Da hatten sie hinterm Gebäude so eine große Papierpresse. Da haben sie dann schön mit Böllern bestückt. Ja, dann war es da drin am Quiem. Es war schweinekalt. Das Löschwasser ist uns am Boden festgefroren. Es war Wahnsinn. Das ist ja Löschwasser, das ist festgefroren, ist ja dumm. Hallo Chris, wer auch immer du bist. Wir haben einen weiteren Menschen hier. Spricht der mit uns? Nee, er schreibt nur. Er schrieb eben gerade guten Tag. Ach, guten Tag. Okay. Guten Tag, lieber Chris. Wir begrüßen dich hier in unserer Silvesterfolge. Du bist herzlich eingeladen. Ich denke, wir sprechen auf jeden Fall über Essen, oder? Essen, ja. Nee, Silvester? Wir haben gerade über die Feuerwehr gesprochen. Ja, ich weiß nicht, Essen. Also, ich war heute einkaufen. Wir feiern mit der Nachbarschaft und da gibt es dann eine, ich weiß gar nicht, wie hat man das denn früher gemacht? Es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Wie hat man das früher gemacht? Keine Ahnung. Wie haben wir früher ohne so einen Kram gelebt? Wie ging das? Also ich glaube früher, also habe ich ja mal mit meinen Kumpels und Freunden gefeiert. Wir hatten, also ich weiß nicht, gibt es das bei euch auch noch? Jugendraum? Kennt ihr sowas noch? Jugendraum? Ja, Jugendzentrum ja, so kenne ich. Ja, kenne ich auch. Ja, da waren dann irgendwie immer so, ich habe mal gesagt, zwei Klassensprecher, zwei, drei Leute, die einen Schlüssel hatten. Und da haben wir dann Silvester gefeiert. Und dann hieß es irgendwie, jeder zahlt 20 Mark. Also ich weiß nicht, für die Shownotes kann ich mal umrechnen, 20 Mark in Euro. Dann wurde Alkohol gekauft. Und ich glaube, gegessen wurde gar nichts. Ich glaube, wir hatten immer nur Alkohol. Ja, ein bisschen Chips und sowas, ne? Ja, genau. Ja. Der Chris könnte reden und ist auf dem Kongress. Mit ja. Nebengeräuschen. Ist doch egal, das wäre doch super. Schön ja. Nebengeräuschen. Wenn da jetzt irgendeiner über den Weg läuft, frag ihn doch einfach mal, ob er einen Raucherbalkon kennt. Und dann macht das Mikro an. Ja. Machen wir eine Live-Schaltung auf den Chaos Computer Club Kongress. Welcher Chris ist denn das? Weißt du das? Ich weiß es im Moment nicht, aber ich denke, das lässt sich noch rausfinden, auf kurz oder lang. Ja, wie gesagt, heutzutage WhatsApp. Ich bin der Beauftragte, ich bin für den Nachtisch verantwortlich. Ich muss Panna Cotta machen. Oh, hört sich lecker an. Ja, und ich mache vorweg, um ein bisschen Stimmung reinzukriegen, mache ich Feuerzangenbowle. Oh. Stimmt, das war eigentlich auch eine gute Idee, mal wieder eine schöne Feuerzangenbowle zu machen. Ja, Panna Cotta hört sich lecker an, ist ja wirklich nicht wirklich schwer. Das ist ja nur Sahne und, jetzt habe ich mal gesagt, Kerzenwachs. Wie heißt das, Lametta? Gelatine. Und dann wird die Sahne ja fest mit Zucker und so. Aber das Highlight ist dann, was ich als Soße nehme. Das habe ich nämlich letztes Jahr in einem Restaurant gegessen. Ich nehme Glühwein. Und da haue ich dann, oh Gott, wie heißen diese weißen Kügelchen, wo man mit andickt? Die sind auch in der roten Grütze drin. Sago? Ja, genau, mit Sago dicke ich das dann an und das kommt dann so als Soße obendrauf, Glühweinsoße. Okay. Jetzt kannst du sagen, das hört sich lecker an. Ja gut, Panna Cotta, irgendwas Leckeres ist immer dabei. Ja, ja. Ja, und Feuerzangenbowle ist auch nicht schwer. Nö. Ja, wir werden wahrscheinlich Raclette machen. Du kannst dich mit Klaus unterhalten. Ich poste mal Links. Ja, Raclette werden wir auch machen, auf jeden Fall. Dann kriegst du die ganzen Reste aus dem Kühlschrank mal weg, ne? Genau so ist es. Weil, ja, wir haben ja noch jede Menge Käsewurstzeug gedönt. Wir waren ja bei Oma und Opa auf Weihnachten und die haben uns ein dickes Care-Paket wieder ins Auto gestellt mit jede Menge Wurst aus dem Frankenland. Und Kühlschrank voll. Ja. Und es hat sich herausgestellt, es macht auch keinen Sinn, das in irgendeiner Form abzulehnen, weil die schummeln das heimlich irgendwo mit ins Auto immer noch. Ja, packst die Taschen ins Auto, schwupp, ja. Ist die Tüte mit drin. Ja. Aber ist okay, ich meine, das ist lieb gemeint und letzten Endes freust du dich ja auch. Du musst es nur wissen, weil du das in deiner eigenen Einkaufsplanung halt einfach mit bedenken musst. Sonst hast du einfach zu viel und wegschmeißen ist so was ich lebensmitteltechnisch überhaupt nicht gut kann. Nee, das kann ich auch. Ja, da habe ich so ein irgendwie einen Knacks weg. Das ist so, ja, in irgendeiner Form muss verarbeitet werden, das Zeug, egal was es ist. Und selbst wenn es Brokkoli ist oder so. Mama, kannst du für die Fännchen mit Käse, geht Brokkoli auch. Ja, gut. Genau. Ja. Auf jeden Fall haben wir eine komplette Ananasfrucht hier noch rumstehen. Da muss ich erstmal wieder auf YouTube schauen, wie man die nochmal genau gescheit schält, wie man die auch da auseinanderkriegt. Ne? Fand ich total lustig. Ich habe heute Morgen ein Bild bei Facebook gesehen. Wer kennt noch dieses Gericht? Ich gucke, Hawaii Toast. Macht man das heute nicht mehr? Oh doch. Doch, regelmäßig sogar. Das ist doch so ein was ganz Schnelles. Ratzfatz, das ist ja die Hawaii-Pizza für arme Leute. Scheibe Toast, Scheibe Kochschinken drauf, ja, eine Ananascheibe, ja. Käse drüber, abkurz unter den Röster und fertig. Ja. Ja, und dann so ein bisschen Currypulver rüber. Ja, genau. Dann war es das schon, ne? Ja. Ja. Ja, fand ich lustig. Wer kennt das noch? Ja, haben wir früher auch gemacht. Ja, das kenne ich auch schon. noch. Dicht gefolgt vom strammen Max, da ist dann, glaube ich, die Ananas durch eine Spiegelei zu ersetzen, oder? Ansonsten ist das relativ derselbe. Naja, beim Stramax hast du ja Scheibe Brot mit Schinken und da Ja. kommt dann das Spiegelei drüber. Ohne Käse. Also ich kenn's nur ohne Käse. Ja, der Chris schreibt ja auch gerade im Chat rein, das ist 80er, da hat er auch recht. Aber das haben wir, also statt Bockwurst und Kartoffelsalat haben wir das mal zu Heiligabend gemacht. Da hatte ich eine Freundin und da die Eltern haben halt immer Hawaii-Toast gemacht und ich war da zusammen einkaufen mit Schwiegermutter in Spee. Wieso heißt das eigentlich in Spee? Weiß ich auch nicht. Auf jeden In Fall. Aussicht. Ja, Schwiegermutter in Aussicht, genau. Und dann kam Heiligabend und wir haben Hawaii Toast gemacht und stellten dann fest, wo ist Hawaii? Alles war da, nur Hawaii war nicht da. Sprich, die Ananasdose war nicht da. Ups. Okay. Ja, dann muss man sich halt. Ich hörte in unserer Küche jemand schreien: Wo ist Hawaii? Hawaii ist weg. Ich sag, was will sie? Guck ich, ja, die Ananas. Ich sage, ja, also ich weiß genau, dass ich die Ananas im Korb gepackt habe und die liegt da Aha. wahrscheinlich heute noch in diesem Korb. Hattet ihr euer privates Pearl Harbor? Oh, wir haben einen weiteren, einen Kai. Das ist aber nicht unser Planet Kai, oder? Klar, von der Autobahn. Oh, hey, hallo Kai. Kai, wir nehmen auf, nur für deine Information. Ja, ich habe gesehen, ich Ja. habe eine Mention bekommen auf dem Landfunkerkanal, Genau. ob jemand gerade Zeit hätte und ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg Ja. und ja, dachte ich mal, gehst du mal auf den Raucherbalkon. Ja. Ja, dann hör doch schön zu. So ein kleinen Gruß zur Silvestergala hier. Ja, mache ich da mal auf Landfunkerart. Ich wünsche euch Gurutsch und Prosch. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Fand ich auch total lustig. Ich habe ja gestern mit ein paar Freunden zusammengesessen und wir haben uns halt auch über Podcasts unterhalten und das war halt auch eine Hörerin von meinem ehemaligen Geocaching-Podcast, sagte, naja, kommt ja jetzt nichts mehr. Ich sag, naja, kommt ja was Neues und so. Und dann habe ich ihr halt ein paar Podcasts empfohlen. Also erstmal mit Huxilla angefangen und bla, mit Lava-Podcast, da konntest du nichts anfangen und so ein Gedönse, habe ich gedacht. Ich sag, gib mal dein iPhone her, guck auf dieses iPhone, öffne die Podcast-App und sehe den einzigsten Podcast, den sie abonniert hatte, und sie weiß nicht wie, sie findet ihn aber total toll, sind die Landfunker. Habe ich irgendwann mal gefunden, weiß nicht Eine woher. Frau mit Geschmack. Ja, das würde ich so unterstreichen. Ja, ich denke, hoch. Ich sage, oh, der Kai, wie kennst du den? Du kennst auch jeden. Ne? Ich sage, nee, das ist jetzt Zufall, dass wir uns kennen, aber es ist schön. Ich sag, das werde ich irgendwann mal erwähnen, der wird sich freuen. Ja, siehst du mal. Tja, die Welt ist halt ein Dorf, ne? Ja. Ja, Naja, vielleicht hat sie naja. uns, vielleicht hat sie uns einfach gefunden unter www.laberpodcast.de. Das ist natürlich möglich. Das könnte sein, ja. Abonnier dir mal einen Laber-Podcast. Genau, ne? Ah, herrlich. Ja. Naja, gut, also mal gucken, was wir noch so essen. Also bei uns gibt es da noch irgendwie gebratene Frikadellen, Brot und dann vom Türken irgendwelche Streichsachen aufs Fladenbrot. Also ich glaube, es wird eh wieder viel Also zu Art viel Buffet. eingekauft. Ja. Wir sind mit Teppichratten, mit Kindern. Wir sind mit Kindern 10 Leute. Ja, okay. Oh, das war eine schöne Runde eigentlich. Ja. Also 8 Erwachsene und zwei glühweinfreie Kinder, die haben also ihr Panna Cotta ohne Glühwein bestellt. Ach. Naja, machst du mit Kinderpunsch. Nö, ich mach eine Flasche Tegernsee auf und hau da ein bisschen Sago rein, mal gucken, ob es steif wird. Ja, wer ist denn jetzt der Chris, der auf dem, wie heißt das, wie heißt, oh Gott, C32, C3, nee, wie heißt denn das jetzt? Klaus, was hast du gemutet? 32 C3, ja, wir hatten ja auch gesagt, das ist kein Star Wars-Roboter. Der Chris war schon öfter auf dem Raucherbalkon, das weiß ich. Den habe ich hier und da schon mal gesehen, aber ich kann auch nicht wirklich zuordnen im Moment. Aber das macht ja auch nichts. Wir freuen uns auch über stille Zuhörer. So, Oh, dann es lass ich mal klopft, überlegen. es klopft, ich muss mal ganz kurz raus. Oh, er muss ganz raus. Da, jetzt ist der Hati weg. So, Björn. Jetzt Ja. stehen wir da, ne? Ja, irgendwie waren wir noch beim Essen. Beim Essen, ja, genau. Ja. Also ihr macht Raclette, wir machen auch Raclette. Mit Fleisch Klaus? oder ohne? Ja, mit. mit ne? So, ne? Ein bisschen, ja, oben drauf gegrillt oder ja, so, ne? So ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, das heißt, ihr habt auch dieses Amazon-Standardmodell, wo du oben noch was drauf grillen kannst auf dem Ding. Ja, ja, da ist dann ja, nur auf der Platte, genau, kannst du dann halt auch mal ein bisschen was ja, brutzeln. Genau, ja, das werden wir auch so machen, da freut sich der Papa. Klaus, wir müssen reden. Was müssen wir reden? Meine Tochter war gerade drin und ja, die geht zur Eisbahn. Also wir haben bei uns im Ort eine Eisbahn. Ja. Der Graf von Hardenberg, der hat eine Eisbahn immer 3 Monate. Okay. Und ich sage, wo ist Mama? Und meine Tochter sagt, Mama ist einkaufen, Brot für Silvester. Und dann ist sie mit Lotta unterwegs. Kannst du mir was dazu sagen? Mit Lotta? Ja, Lotta. Eine Lotta habe ich ja nicht. Ich habe ja eine... Ja, ich weiß. Ich habe erst Lotta verstanden. Ich kenne nur Lotta zieht aus. Das ist Astrid Lindgren. Nee, musst du ja, so ja, schmunzeln. Nee, ja, die hat eine Freundin, die heißt Lotta. Ja, und, ja, passt. Die haben sich über den iOS Game Store, nee, diesen Play Store kennengelernt. Ah ja. Und dann haben... Nicht über den Chat oder so. Ja. Und dann haben sie festgestellt, dass sie gleich nebeneinander wohnen oder was? Die spielen nämlich Heyday. Oh! Heyday! Ja, habe ich auch mal gespielt. Ja, wollte ich gerade sagen, da bist du doch der Profi, oder? Da bist du doch der Profi. Nö, ich habe dann irgendwann aufgehört. Ich habe beim Heyday-Spielen irgendwann, habe ich mir mal einen Spaß gemacht, habe mich samstags mal hingesetzt mit meinem iPhone, habe die Stoppuhr laufen lassen und habe dann mal geguckt, wie lange bist du wirklich tatsächlich am Tag beschäftigt, um Kühe zu melken, Eier einzusammeln, neu auszusehen, Sachen zu pflücken, Häuser zu bauen, Marmelade herzustellen, Fische zu angeln und weiß der Geier, was du im Spiel machen kannst. Ich bin auf 2,5 Stunden gekommen und habe gedacht, Alter, du bist 2,5 Stunden vor deinem iPad und kümmerst dich um eine Farm. Mal bist du nicht ganz wach in der Birne? Na, ich dachte, jetzt ist vorbei. Ja, aber was machst du mit der freien Zeit jetzt? Häng auf dem Raucherbalkon rum. Das ist wesentlich sinnvoller. Und podcasten. Ja, genau. Der Chris, der ist sogar was Wichtiges. Der ist sogar mit dem Laptop auf dem 32C3. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es denn heute noch Highlights beim 32C3? Also Not Safe for Work habe ich schon erzählt, das kann ich mal verlinken. Habe ich mir angeguckt bei YouTube. War großartig. Also ja, ich denke... Ja. Ja, erzähl ruhig. Ich denke mal, heute um 18.15 Uhr im Sendezentrum Puerto Partida live. Ah, okay. Ja, Chris schreibt gerade, also ja. Not Safe for Work war sau cool. Ich habe auch gelacht. Also die senden ja nicht mehr so oft, Tim und Holgi, aber ja. Erst saßen sie da mit 3 Winkekatzen auf der Bühne und Wasser und dann haben die Rohrpost da. Und per Rohrpost kam eigentlich das, was sie immer brauchen zum Podcasten. Es kam der, es kam der Alkohol. Großartig. Der Brennstoff. Das war großartig. Ja. Ach, der Realitätsabgleich ist heute auch. Ja, ja, ich denke, da wird es nicht langweilig, wenn man da ist. Also das ist... Aber Puerto Partida 18.15 Uhr, wird das denn auch live gestreamt? Das wäre natürlich mal cool. Im Sendezentrum, ja. Ist aber okay. Insofern, muss ich jetzt wieder hier eine Lanze brechen für die uns etwas noch näher stehen. Ab 19 Uhr ist heute natürlich auch die 200. Folge vom Raidinger Podcast. Das ist natürlich Pflichtprogramm, gut. Aber das ist ja das Schöne an dieser ganzen Podcast-Geschichte. Je nachdem, wie man sich entscheidet, es ist egal, eins von beiden kann man als Konserve bestimmt auch hören. Außerdem entsprechend kommt nur darauf an, wie man den Abend verbringen will. Ja, also wie gesagt, also ich werde heute auch beim Raidinger mal reinschauen, mal gucken, was die so für Beine stellen. Also für die Leute, die das jetzt hier irgendwann hören werden, da ist der Raidinger schon live schon vorbei. Ich wage zu bezweifeln, dass wir diese Folge heute noch online kriegen. Das Gefühl habe ich auch. Weil das Backoffice nämlich beim Raidinger mit podcastet, von daher hat das ja auch jetzt Zeit. Ja, aber zumindest haben wir es dann erwähnt und ich sag mal auch hier vom Raucherbalkon, auch wenn das jetzt dann nachträglich wahrscheinlich kommt, einen ganz lieben Gruß, 200 Folgen. Hut ab, Respekt. Und ja. Ich habe einiges davon gehört und habe mich eigentlich niemals nicht gelangweilt. Im Gegenteil, es macht Riesenspaß mit den Jungs und Mädels. Ich kann das auch nur sagen. Ganz liebe Grüße an das Raidinger-Team. 200 Folgen, ich kenne das. Ich habe auch 200 Folgen Geocaching-Podcast geschafft. Das ist echt mal eine harte Leistung und Ja, und jeder weiß zumindest jetzt, was ein gelber Ball ist, wer den Radinger hört. Sollte man, ja. Ein klebriger, und da ist ja Hallo, Österreich Robert. Auch zugeschaltet. Jo, grüß. Hallo, Robert. Schon wieder. du weißt, dass wir aufnehmen, nur zur Information? Ja, dass ich du dich nachher. Okay, seh's. Alles klar. Ja, ich werde dann die Aufnahme vernichten. Okay. Das Imperium schlägt zurück. Österreich will eine Podcast-Macht. Ja, plötzlich. Österreich, 12 Punkte. Ja, das hat es angeblich schon mal gegeben. Ja, ihr habt doch erst gewonnen. Die Conchita-Wurst, die kam noch hier aus eurer Ecke, oder nicht? Ja, ist so ähnlich. Stimmt, sagen wir. Ja. Was? Sie sagen es so, ja, stimmt. Ja. Aber immerhin. Das ist dann aber auch, sage ich einfach mal, egal wer in irgendeiner Weise was macht, ist es natürlich mal schön, dass da mal wieder ein westeuropäisches Land gewinnt, weil normalerweise sagt man ja immer, die schummeln ja alle. Ja, stimmt. Es ist eine Freundalwirtschaft bei Excel aus, das ist wirklich. Also mit einem wirklichen Wettbewerb hat das Ganze wirklich nichts zu tun. Außer es kommen so schillernde Figuren wie die Conchita Wurst oder sonst wer. Ja, ob die jetzt schillernd ist oder nicht oder so, aber mit Wettbewerb hat das schon lange nichts mehr zu tun. Also wenn wir jetzt mal so an die Zeiten zurückdenken, ja, unsere Nicole oder wie hieß dieser Ire? Johnny Logan, hieß der so? Hieß so, ne? Johnny Logan war auch dabei, ja. Ja, der hat das sogar mehrfach gewonnen oder so. Aber Waterloo, ne? Ja. Oder hier dieser, wie heißt er? Udo Jürgens, aber damals für die Schweiz, glaube ich, ne? Merci, Chérie. Ach ja. Ach, da könnte man auch mal einen schönen Podcast drüber machen, über den European Song Contest. Das ja, live kommentieren, das wäre es, oder? Beim nächsten Mal. Wer geht denn jetzt für Deutschland? Jetzt den Xaver Nadu haben sie abgesägt. Der war ja nicht tragbar aus irgendeinem Grund. Kennt sich einer aus? Der hat doch bei sowas nicht wirklich was verloren, oder? Der war offiziell gewählt. Ja schon, aber wirklich hat er nichts verloren in dem. Mehr Publicity in Werbung kannst du nicht bekommen. Ja, nee, klar. Der brauchte das nicht mehr, oder? Ich weiß gar nicht, wer tritt denn jetzt an, diese für Deutschland? Ja. Das waren doch irgendwie, wie hießen die? Die Rächer? Nee, die Kassierer. Die? Ach, die Kassierer, nicht die Rächer. Aber ich weiß nicht, ob sie die jetzt dann da durchgelassen haben. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich habe mich ja selbstlos, wie ich bin, angeboten. Ich würde es ja machen, aber wollte ja keiner. Verstehe ich nicht. Das kann ich auch nicht verstehen. Aber es ist natürlich auch immer peinlich. Also jedes Jahr treten die Deutschen, was den Eurovisionskontest betrifft, immer mit irgendeiner Peinlichkeit oder mit einem Skandal auf. War das nicht letztes Jahr, wie dieser Dings abgesagt hat und es dann der anderen überlassen hatte? Das war doch letztes Jahr, ne? Auch recherchiert, ja. Ja, genau. Andreas Kümmert. Ja. Andreas ja, Kümmert. Ne? Hat gesagt, er traut sich das nicht zu und glaubt, dass die andere viel besser geeignet ist. Ja, ja. Warum hat er in der Vorauswahl erst mitgemacht? Ja, maximale Aufmerksamkeit ohne jedes Risiko. Weil Fakt ist ja bei diesem Song Contest, die meisten Künstler, die antreten und dann irgendwo unter den ersten 10 landen, die sind anschließend irgendwie auch weg vom Fenster. Ne? Hörst du nichts mehr von. Mhm. Ja. Deswegen, also ich hätte ja den Nadu da auftreten lassen. Ich meine, das wäre eine Win-Win-Situation gewesen für alle. Ja, ich weiß aber auch nicht, was politische Ansichten gegenüber musikalischen Leistungen zu tun haben oder so. Ich meine, kannst du jetzt auch nicht irgendeinen verurteilen, der jetzt schwul ist oder lesbisch ist, kannst du jetzt auch nicht sagen, du darfst da jetzt nicht auftreten oder so. Ich meine, wenn jeder seine politische Ansicht hat, dann ist das halt einfach so. Ich meine, musikalisch ist Xavier Naidoo mit Sicherheit einer der größten Künstler, die wir haben. Ist einfach das so. Auf jeden Fall. Ja, zumal ja das Lied selber nicht jetzt seine persönlichen Ansichten in welche Richtung auch immer irgendwo transportiert hätte oder so, ne? Der hat ja jetzt nicht irgendwie... Nee, absolut nicht. Ja, daraufhin gesungen, sag ich mal, dass er da seine Meinung... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Letzten Endes ist es halt wie immer große Empörung und Twitter und die ganzen Social Medias und alles haut mal rein. Ja, mein Fakt ist wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt antritt, aber das Ding an sich ist ja sowieso aus meiner Sicht komplett durchgecastet und durchgetimed. Ich glaube, bin mir ganz sicher, dass jetzt schon klar ist, wer das Ding gewinnt. Also ich habe mir mal eine Seite aufgerufen, Google, also und klar, diese Punkband, ist das die Kassierer, kenne ich gar nicht, sind ins Spiel gebracht worden, aber die Überschrift lautet, wer soll für Deutschland zum Eurovisionskontest gehen? Hier sind die 5 meistdiskutierten Alternativen. Als erstes glaube ich auch nicht dran, wobei musikalisch ist er mit Sicherheit und textsicher oder vom Text her ist er anders, Bushido. Okay. Die nächste kenne ich gar nicht. Anne-Sophie Mutter. Anne-Sophie Mutter ist eine Geigerin. Ja, eben. Ich sehe gerade. Ich würde sagen, vom Namen her habe ich da schon mal von gehört. Singt die jetzt auch oder was neuerdings? Keine Ahnung. ja, okay. Der Text ist geil. Der Text steht: Zwar umweht sie ein Hauch von Haarspray in Klammern Betonfrisur. Ja, steht da. Ich verlinke das mal für dich schon. Anne-Sophie Mutter. Ja, okay. Heino. Ja. Helene Fischer. Oh. Das wäre das mit der Win-Win-Situation wieder. Ja. Ja. Na, ja. Und Deichkind. Deichkind wäre zu schade dafür, muss ich sagen. Ja. Na. Aber wie gesagt, wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Vor allem habe ich überhaupt keine Ahnung, wer das jetzt dann letzten Endes noch entscheidet, dann, ne? Ich habe auch keine Ahnung. Also ich fand das ja, immer toll, wie Stefan Raab das, wie er sich da so ein bisschen in die Bresche geschlagen hat oder so. Also lasst die Leute ihn mögen oder nicht mögen oder so, aber musikalisch ist der ganz großes Kino. Definitiv. Also was der produziert hat, hat er Hand und Fuß. Der hat solche Leute produziert wie Max Mutzke, Lena, haben wir mit gewonnen. Von daher. Ja. Die Heinzmann. Heinzmann. Heinzmann immer noch erfolgreich. Beste Soul-Stimme aus der Schweiz, glaube ich auch, ne? Kommt die. Ja, Schweiz. Ja, genau. Sicherlich. Und natürlich Gildo Horn. Ja, ich wollte gerade sagen, also Gildo Horn und er waren ja selber beim Contest oder so. Das waren ja eher so Spaßnummern, aber selbst mit diesen Spaßnummern sind sie nach vorne gekommen. Ja, aber großartig. Wadda hatte Dude da auf Platz 6. Ja, und Gildo Horn, glaube ich, auf 8 oder so. Ja, also, ja. Also genau, unter den ersten. Unter den Top 10. Der Umzug ist aber auch so pervers. Wie heißt der? Sag mal's. Zwerg. Na, der, was bei uns mitgemacht hat, der Kabarettist. Puh. Für Österreich, oder was? Ja, der mit der Kamikatze. Huh. Ja, so. So. Kleine Hasal, Hamresse Nasal. Der musst du besser kennen, als wir sagen. Und ja, das sagt mir auch nichts. Furchtbar, wie hat denn der geheißen? Ich werde es recherchieren. Der war auch Platz 6 nämlich. Ja, schau mal, ob du es irgendwo gerade noch findest, dann können wir es noch kurz schnell erwähnen. Ja, das Weil das da Problem, bin ich auch das, blank, was das, Österreich überhaupt da ins Rennen geworfen hat. Das Problem ist ja nur das, dass wenn ich das jetzt verlinke im Chat, kann es ja keiner von euch wieder anschauen, weil das GEMA geschützt sein wird. Aber wir können es vorlesen und erwähnen, wer es war. Ah, Moment. die Namen dürfen wir ja noch aussprechen. verlinken auf irgendwelche YouTube-Videos kannst das du auch. Das auch, genau, ja. Und es gibt auch Möglichkeiten, die sich trotzdem anzugucken. Ja, so. Sicherlich, klar. Ja. Mensch, Gott. Von Silvester Raclette zum European Song Contest. Ja, Käse halt, ne? Was gibt's denn noch in 2016 eigentlich? Haben wir irgendeine Europameisterschaft? Fußball wahrscheinlich, oder ja, nicht? Frankreich. Frankreich, Fußball-Europameisterschaft. Ja, genau. Ja. Wo sie rumdiskutiert haben, ob sie stattfindet dort oder nicht. Aber ich glaube, es ist völlig egal, wo sie in Europa stattfindet. Gefährlich ist es überall. Ja, aber das werden die ja wohl handhaben können. Die sind jetzt nicht das erste Mal, dass man so eine Großveranstaltung sicherheitsmäßig irgendwie absichern muss, oder? Das war der Alf Poja. Alf was? Alf Poja, ich hab's. Alf Poja, okay. Ja, Bildungslücke, aber auch dafür ist der Raucherbalkon gut, um Bildungslücken zu schließen an der Stelle. Wie groß die Lücke im Endeffekt war, ist fraglich. Ein Lückchen. Ja, ein Stecknadelstich. Ein Stecknadelstich. Hm. Ja, ja, wie gesagt, Europameisterschaft muss man gucken. Ich meine, gefährlich wird es allemal. Gut, klar, die Länder, die sich in irgendwelchen Krisengebieten an irgendwelchen Kriegsaktivitäten beteiligen, sind vielleicht, so wie Frankreich, ein bisschen mehr im Fokus der Terroristen als, keine Ahnung. Ich bin da nicht so im Bilde, wer sich irgendwo bei irgendwas beteiligt oder so. Ja, da reicht es ja schon, dass es in Frankreich stattfindet, oder? Ja, ja. Und Frankreich ist ja nun daran beteiligt, deswegen war es halt einfach so. Und ja, aber ich hoffe auf eine schöne Europameisterschaft, weil das ist dann zumindest das Einzige, was mich an Fußball interessiert, Europameisterschaft und WM. Das ist bei Klaus nämlich, glaube ich, auch so. Das ist dann so ein bisschen der Nationalstolz, ne? Das ja, halte klar. Ich genauso, hat jetzt mit Nationalstolz so nichts zu tun, aber das ist halt einfach mal spannend, weil was will ich mir denn Bundesliga angucken? Der FC Bayern hat sich alles zusammengekauft, was Rang und Namen hat und gewinnt jedes Spiel, wenn ich das richtig nachvollziehe, außer gegen München-Gladbach. Ich meine, das ist doch dann auch irgendwo langweilig, oder? Naja, momentan ist doch Bundesliga nur noch, wer macht Zweiten? Ja, genau. Und wer kommt noch zufällig mit zur Champions League und zum Europa? Heißt das UEFA-Pokal oder wie hieß das früher? Ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. Ich weiß es nicht. Hat bestimmt auch einen neuen hochtrabenden Namen gekriegt. Also ist das nicht Europapokal? Ja. Ja. Also ich habe immer gesagt, ich schaue dann wieder Fußball-Bundesliga, wenn der SV Wuppertal wieder in der ersten Liga ist. War er schon mal in der ersten Liga? Ich glaube nicht. Also wie ich Kind war, also das ist ja so die Zeit, da war ich HSV-Fan. Das sind so die Zeiten von Horst Rubisch und Manfred Kaltz. Die Bananenflanke. Die Bananenflanke und Horst Rubisch hat es dann reingeköpft. Das ist genau. So meine Zeit gewesen. Und irgendwann war ich dann Werder Bremen-Fan, weil mein Vater war Werder Bremen-Fan, weil der da oben zur Bundeswehr gegangen ist. Der war in Elsfleth, glaube ich, da oben irgendwo. Okay. Und Papa dann das Kind immer geärgert und dann musste das Kind dann Werder Bremen-Fan sein. Das waren dann so Zeiten wie hießen sie denn? Uwe Reinhardt, Manfred Bodensky. Ja, Rudi Völler, ganz genau, der hat nämlich auch mal Fußball gespielt, der hat nicht nur Trainer gehabt und Haare schön gehabt. Tante Käthe. Ja, aber das waren noch Zeiten, da war die Bundesliga A noch deutsch. Ich glaube, da gab es das Reglement, es durften nicht mehr als 3 ausländische Spieler in der Mannschaft sein und da ging es, glaube ich, auch noch um Sport und nicht um Geld. Ging das nicht nur international, das Reglement? Oder haben sie es dann ausgewertet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also ich kann mich gar nicht irgendwie an irgendwelche ausländischen Mitspieler. Doch, HSV hier, wie ist er? Jimmy Hartwig? Gab's den ja, ne? Jimmy Hartwig? Ja, Jimmy Hartwig gab's. Der ist dort? Ja, der tanzt ja jetzt mittlerweile bei Let's Dance auf RTL. Ja, so kann's gehen. Dieser Aufstieg. Cool. Ist Let's Dance ist so die letzte Station vom Dschungelcamp, oder? Ja. Okay. Das kommt, ach siehst du, das wolltest du wissen, was erwartet 2016. Natürlich kommt wieder das Dschungelcamp. Schaust du das an? Nee, morgens immer nur die Zusammenfassung. Also ich finde es lustig. Ich habe gestern irgendwo ein verlinktes YouTube-Video, ich glaube es war von Frontal, ich weiß nicht, ARD oder ZDF, ich weiß es nicht, will nichts Falsches sagen. Die haben das ja irgendwie versucht aufzudecken und haben da irgendwelche Leute interviewt, dass das ja alles nur, also zumindest nicht gefährlicher Dschungel ist, dass das irgendwie ein Camp ist, was umgebaut worden ist. Ja, die haben natürlich da so einen Tümpel im Wald, wo du noch die Teichfolie siehst. Das ist schon komisch. Also ich glaube nicht, dass im Urwald Teichfolie ausliegt. Doch, ne? Die ist vom Urknall übergeblieben. Stimmt, da war ja was. Sehr schön. Es ist wirklich teilweise schlimm, ja. Aber ich weiß nicht, Dschungelcamp, seitdem hier der kleine Dicke nicht mehr dabei ist, ist es nicht mehr das, was es mal war. Dirk Bach. Ja, der war so knuffig. Ja. Dirk Bach. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn gegen Klaus? Das ist doch netter. Oh, und wieder mal, vielen Dank für die Blumen an der Stelle. Ja, ich bin halt Formatfüllen, ne? In jedem Podcast und auch auf der Bühne. Nein, das passt gerade so. Wie ich so das erste Foto von dir gesehen habe auf Facebook, ja? Ich habe ernsthaft gedacht, der hat so ein bisschen was von Dirk Bach. Ja, ich bin ja der uneheliche Sohn von Trude Herr und Dirk Bach. Aber ich lasse das nicht so raushängen, weil das ist mit so prominenten Eltern ist immer doof, ne? Schwierig, ja. Ja, ist ganz schwierig. Wenn du selber Karriere machen willst, dann hast du immer diese Neider. Das ist ja nur, weil der da aber, die Eltern hat und so. Aber das passt ja gerade. Heißt der nicht auch Hartwig, der das jetzt moderiert? Der heißt auch Hartwig, ne? Ja, das ist der, glaube ich. Nee, das ist nicht der andere, das ist Jimmy Hartwig. Nee, das ist ein anderer Hartwig. Der ist ja, ja, das ist... Ach so. Ja, also wie gesagt, da bin ich blank, weil ich habe ja kein Fernseher daheim. Ich schaue ja nur immer Konservenzeug. Ich habe ja da keinen Zug zu solchen Dingen. Du hast kein Fernseher? Nee, wir haben keinen Fernseher daheim. Und die Kinder gucken dann einfach nur DVD? Die schauen DVD oder irgendwie, was weiß ich, Sendung mit der Maus auf der Mediathek übers Laptop. Ja. Okay. Und dann habe ich so einen Online-Videorekorder-Aufnahmedienst, da ziehe ich die Märchenfilme runter. Mhm. Und ich schaue das auch vor, das Zeug. Also, weil ich will schon wissen, was die Kinder da anschauen irgendwo, ne? Das heißt, du hast keine Schüssel und auch kein Kabel. Doch, haben wir, aber wir haben einfach keinen Fernsehapparat. Also wir haben nichts, was wir da anschließen können. Achso, die gucken das alles auf dem Laptop, oder was? Ja, genau. Ja. Ja, also Klaus, für dich, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin, falls du das nicht mitbekommen hast. Da habe ich von gehört, die soll ja total super sein, ne? Hat man so hört. Ganz genau. Hm? Ja. Aber ich kann es auch nicht hören sagen. Die Mauer ist gefallen. Also du kriegst ja auch keine Nachrichten dann mit, ne? Nee, natürlich nicht. Mein Internetanschluss blockt jegliche Nachrichten. ich habe nur den Postillon, das ist so meine Informationsquelle über die aktuellen Dinge. Ja, das ist auch, ist ja, auch gut so. Reicht. Aber ich habe gestern mit dem Gerard am Balkon gesprochen und habe gesagt, ich habe wirklich überlegt, ob ich auf mein Haus eine Schüssel montiere. Oder ob Video on Demand wirklich so im Vormarsch ist, dass man auf kurz oder lang die Satellitenschüssel spart. Weil die Programme werden eigentlich immer unansehnlicher. Also es gibt eigentlich in letzter Zeit gar kein Format, das man wirklich bewusst sehen, außer meine Frau vielleicht die Dschungelcamp und Inselgeschichten, aber wenn sie es nicht hätte, dann würde es was anderes anschauen. Aber das ist aber auch ein Format, was keiner will, haben wir ja gerade drüber gesprochen, Dschungelcamp und ja, Frauenformat. Ja, aber ich dachte, die Frauen, die gucken mal hier diese Arztserien, wie heißt denn das? Nö, sobald sie irgendwo Zickenkrieg sehen, sind die Arztserien komplett egal. Also Frauentausch? Ja, so in der Richtung. Oh Gott. Ja, und Dschungelcamp ist auch nichts anderes wie Zickenkrieg, oder? Ja, das ist halt die Quotenschulen, Zebromis, keine Ahnung, was die Zicken sind oder der Stein des Anstoßes. Also wenn da die Oberzicke Frau Wendler reinkommt, ist das immer lustig. Ja, zum Beispiel, ne? Ja, aber klar. Aber Unterhaltung so. Funktioniert zurzeit nur über Intrigen, nichts anderes. Aber das ist ja schon seit Jahren bei diesen privaten Sendern so. Ich meine, das hat der Stefan Raab eigentlich auch zu 90% auf sowas aufgebaut. Ne? Ja, aber ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, Robert, aber Klaus und ich, wir sind ja nun ein Alter, wir kennen auch solche Sendungen wie Am laufenden Band oder so. Das war ja früher nicht anders, das gab es ja früher auch schon, Unterhaltung. Ja. Oder Dalli. Einer wird gewinnen. Ja, Dalli war super. Ja. Und dann ging das damals mit RTL los hier mit Traumhochzeit. Ah, Linda de Mol. Ganz großes Kino. Ah. Ja, aber wir hatten doch nichts. Ja, Tutti Frutti. Oh ja, das war super. Das war so das Erste, was ich mich erinnern Hugo kann. Hugo Egerwalder. Hugo so. Und Egerwalder, genau. Ich fand die Mandarine immer schön. Und Hella van Zinn. Ja. Genau, die ja auch eine, wie ich ja auch eine uneheliche Tochter ist von Dirk Bach und Trude Herr. Ja, egal. Also ist deine Schwester... Meine Schwester im Geiste, ja. Aber ich fand die Mandarine immer schön. Kann mich da keine einzige erinnern. War das die Mandarine? Ja, ich glaube. Die war hübsch. Naja, Bitte hätte gar keine Sagen brauchen, also sagen wir es ehrlich. Ja, und dann, und dann gingen ja auch die ganzen Serien damals los, ne? Knight Rider, Airwolf, MacGyver. Airwolf war so schlecht, oder? Aber wir haben es geguckt. Ja, wie hieß der auf seinem Motorrad? A Street Hawk. Trio mit vier Fäusten. Ja, das ging eigentlich. Die. Das war ganz witzig. Mit der Belle, die in Pink angemalt war. Ne? Ja, genau. Die Lieblingssendung aller Nerds. Stimmt, da war ein Computer-Freak. Weil der Cody so schlau war immer. Colt für alle Fälle. Der war super. Ja, der war auch mal gut. Aber wenn man sieht, was jetzt denn für Serien auf Amazon Prime oder Netflix spielt, fragt man sich ja, wo die ganzen Serien im TV sind, oder? Da bekommt man, also bei uns oder im Pro7 spielen es monatelang Scrubs und so durchgemischt, ne? Staffel 1, Folge 4, Staffel 4, Folge 18, keine Ahnung was. Das ist schlimm. Das war monatelang oder mit Big Bang Theory machen sie dasselbe und das. Ja, kann das ich andere, gar nicht drauf. Ja, hör mal, wer da hämmert und weiß der Geier was. Ja, dasselbe. Ah, hör mal, wer da hämmert, das war, ging eigentlich auch immer noch ganz gut. Aber wir hatten auch noch Miami Vice und Alf. Wow. Alf, ja. Wo ist die Auflaufform? Denver Clan, Dallas. Oh ja. Magnum. Herrlich. Oh, schon toll. Mike Hammer, also der war mein Held, wirklich. Ich scroll dir gerade durch. Serien der 80er, großartig. Ja, MacGyver hatten wir. Ja, Mike Hammer. Shogun, kennt noch jemand Shogun? Shogun auch nicht, ja. Mit Richard Chamberlain, Shogun. Ja, das war aber schon eine Serie mit langen Folgen. Nicht so ein 20-Minuten-Format, sondern auch in 40 Minuten. Mhm. Shogun gab es sogar als Brettspiel, dann kann man mal googeln. Hatte das was mit der Serie zu tun? Das war doch irgendwie, wo du diese Steine da rübergezogen hast, dann haben die irgendwie die Zahlen geändert. Ne? Genau, dann haben die Zahlen geändert. Das war halt so ein Schach für Doofe. Aber es hatte denselben Aufdruck wie die Serie damals. Ah, also ja. Also es war halt so der erste Versuch von Merchandising vom ZDF. Für die Frauen gab es Golden Girls. Mm. Ja, stimmt. Super, ja. Drei alkoholabhängige Frauen alleine in der WG. Ja. Immer gern genommen. Ja, und nach den Golden Girls gab es dann ja die nächste Staffel, wo sie das Hotel übernommen haben. Das Golden Palace oder wie das hieß. Oh, da war ich schon raus aus der Nummer. Das habe ich schon nicht mehr mitgekriegt. Ja, da war irgendwas mit der Seewolf. War das nicht auch eine Serie? Oder nein, das war ein Film. Das war ein, so Film. Richtung, das war ein Zweiteiler zu Weihnachten, oder? Ja, oder ein ganzer Film. Schifffahrtsserie, die auch nicht in Linie, wie du kennst. Ja, das ist das früher. Diese Mehrteiler so um Weihnachten rum, das war ja auch immer. Ja, Anna. Anna. Patrick Packard. Genau. Ja, und dieser hier, der Tim Thaler zum Beispiel, der sein Lachen verkauft hat. Der sein Lachen verkauft hat. Oh, Tim Thaler ist aber schon sehr, sehr lange her. Das ja, ist aber es war auch. Ja, das muss so Ende der 70er gewesen sein. Jo, ne? Jo. Genau. Ich darf nicht lachen. Mit Tommy Orner und wie ist der andere Frank Dingensbums hier da, der Bösewicht? Ja, der hat ja immer so Bösewichter gespielt. Ja, ja. Ja, aber war unterhaltsam und war nett. Die Anna-Schauspielerin ist, glaube ich, schon tot, ne? Die ist gestorben letztens, ne? Drei Jahren. Habe ich gehört, ich glaube, die Landfunker waren es auch. Die haben das auch gehabt jetzt letztens. Silvia Seidel, die ist... Ja, genau. Die hat, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, keine Lust mehr gehabt einfach. Ach so, okay. Ja. Hat es noch so schlechte Serien im Büro oder Ich heirate eine Familie? Oh, ja. Oh, das mit war dem Traum. Peter Weg. Peter Weg. Weg. Und Thekla Carola Witt. Ja, genau. Ja, die Frau mit der schönsten Warze Deutschlands. Und der Typ hier von, und der Typ, der Onkel war, das war doch der Typ von Ein Fall für zwei, ne? Günter Strack, oder? Ja, Günter Strack, genau. Ne, Günter Strack war die Dornbusch. Stimmt, ja, genau. Ja, irgendwo war der Horn. Der Strack hatte nicht seine eigene Serie dann gehabt, in so eine Anwaltsserie, oder? Ja. Ein Fall für zwei. Ein Fall für zwei, mir mit Klaus Theo Gärtner. Klaus Theo Gärtner. Okay. Ah, nein, Blödsinn, das war der andere, der Liebling. Liebling Kreuzberg. Ja, genau. Also, was ich gern geschaut habe früher, war Der Fahnder mit Klaus Wennemann. Kennt ihr das? Ja, der war auch gut. Ja, klar. Ja, genau. Ja. Da war auch die Titelmusik schon klasse, von vorne weg. Also das war Titelmusik der damals... schlägt keiner der Polizeiinspektion eins. Das war traurig, oder? Großartig. Können wir es nochmal hören? Ja, kannst du das nochmal in Zeitloop? Wir spulen kurz zurück. So, ja, ich begrüße den Gérard in unserer Runde. Einen wunderschönen guten Tag. Gérard, ja. Ich frage jetzt an dich. Nenn uns eine Serie aus den 80ern, die dir sehr gut gefallen hat. Ja, also Golden Girls habe ich eben mitgekriegt, habe ich schon ein paar Mal reingeguckt. Ja, aber ansonsten, ich glaube, es ist noch die einzige Serie, die ich kenne. Ach stimmt, du bist ja noch so ein junger Hüpper. Du bist ja. Für den Gérard waren die 80er noch so Kinderkanal da näher, oder? Ja, Biene genau. Maya. Ja, das kenne ich noch. Pokémon. Teletubbies. Oh Gott. Oh Gott. Wie heißen die Teletubbies? Tinky, kann sie Winky, auf... Dipsy, Lalapo. Sehr gut. Hey. So irgendwas muss er ja zu gebrauchen sein. Die geballte Kompetenz. Hat die übersteuerst du nur bei mir oder ist das generell? Oh. Schuck. Müsste jetzt wieder besser sein. Ja. Okay, nein, war das so. Gut, vielleicht tust du auch ein bisschen zu dicht an deinem Mikro dran. Ja, wenn man ein bisschen lauter wird, dann muss man da aufpassen, glaube ich. So ist aber besser, ne? Ja, passt. So ist wieder gut. Was hast du für ein Headset? Ja, das Bayer Dynamic MMX2 habe ich jetzt dran. Es gab ja auch so schöne Mittagssendungen. Kennt noch jemand Lucy Schrecken der Straße? Ja, ja, diese Knetefiguren. Nee. Ja. Oder die rote Zora und ihre Bande? Jetzt oute ich mich, oder, wenn ich ja sage. Ja. Und dann gab es doch noch hier so eine tschechische Serie. Wie hieß sie? Die Besucher? Pau, die Außerirdischen kenne ich. Pantau. Ja, klar. Pantau, das ist Klassiker. Karlsson vom Dach. Ja, das war ja eine schwedische. Weihnachten habe ich mich geärgert, weil ich habe es früher immer geliebt, wenn es als Wiederholung kam. Es kam mit Joachim Fuchsberger das fliegende Klassenzimmer. Einer der Highlights meiner Kindheit an Filmen. Ja, der war auch klasse. Fuchsberger, den kenne ich nur vom Dschungelcamp. War nicht im Dschungelcamp. Der Fuchsberger? Joachim Fuchsberger im Dschungelcamp? Das glaube ich nicht. Niemals nicht. Und war du kommst zu spät. War das ein anderer Fuchsberger? Dschungelcamp haben wir schon durch. Na. Vielleicht der Sohnemann, aber der Chef selber kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich dafür... Naja, und wenn der seine Schuhsohlen gefressen hätte, der wäre dann nie hineingegangen. Nie. Das hätte der auch, glaube ich, nicht nötig gehabt. Aber das war... Und ich habe sogar als DVD-Kollektion die einzige Serie von früher, die ich als DVD-Kollektion habe. Klaus, jetzt die Frage an dich. Der lustigste Postbote von früher, wer war das? Ja, der Heini von Uhlenbusch, oder? Ja. Ich habe die komplette Neues aus Uhlenbusch-Kollektion. Oh, wie cool. Schön. Für Gockel Konstantin. Ja. Wir wollten ja nicht singen heute. Niemals. Niemals. Captain Future haben wir früher noch geschrieben. Das war schon sehr geil, ne? Ja. Oder UFO. Das kenne ich gar nicht. Du kennst UFO nicht? Ja, das gab es nur in Österreich. Also Captain Future gibt es auf YouTube. Da hat irgendeiner sich die Mühe gemacht, fast alle Folgen hochzuladen. Muss man mal ein bisschen suchen. Okay. Dann kann man die noch anschauen. Für als Pro-Tipp mit einem Tor-Browser die ganze Sache suchen, macht's einfacher. Oder man wohnt in Österreich. Oder man wohnt in Österreich. Oder man kann den User Agent umstellen an seinem Browser, dann geht's auch wieder besser. Na, sowas. Ja, mit ZenMate kann man auch vieles machen. Ja, das war jetzt unser Beitrag zum Chaos Communication Kongress. Wir wissen auch, wie es geht. Wir brauchen einen Explicit-Button. Hm? Wieso? Wir haben doch noch gar nichts Böses gesagt bis jetzt. Wir werden es auch nicht verlinken. Ja. Es hat noch keiner das F-Wort gesagt bis jetzt. Was? So nicht. Frische. Fische. Genau. Im dichten Tannendickicht stehen dichte Tannen dicht. Nee, oder? So, ne? Fichten dicht. Ja, egal. Jetzt sind wir bei Zungenbrechern, oder was? Zehn zahme Ziegen zogen 10 Zentner zum Züringer Zoo. Zucker zum Zoo. Oder 10 zornige Zigeuner zahlen 10 Zentner Zucker zum Zoo zu. Ja, der Pott. Oh, nee, das kriegen wir mal. Ich ziehe diesen Wortbeitrag zurück. Ich trinke noch mal einen Schluck. Haben wir schon Prost? Haben wir eigentlich schon Plopp gesagt? Plopp, Prost. Haben wir noch gar nicht gemacht, ne, oder? Ich trinke Tegernsee heute. Gleich nach Augustiner soll das das nächste Bier sein, wo ich auf jeder Party in Bayern gerne gesehen bin mit. Richtig, eine sehr gute Wahl. Ich habe natürlich wieder das Bier meines Vertrauens heute hier am Start. Lass mich raten, es fängt mit B an. Mit B? Brause? Brause. C? C. Klausthaler, ja, genau, wie immer. Ja. Klausthaler alkoholfrei. Ich glaube, ja. Die Klausthaler waren so pervers und haben so einen temperaturabhängigen Kleber oder Indikator auf seinem Etikett gehabt, dass man weiß, ob es trinkbar ist oder nicht. Okay. Also beim Kongress in Hamburg gibt es Premium-Bier, schreibt der Chris gerade. Was ist Premium-Bier? Astra oder was? Nee, Premium ist, glaube ich, wenn der Chris noch zuhört, das ist doch hier dieses, Nerd-Zeug. Die haben auch Cola, Premium-Cola, und die haben auch ein Bier irgendwann rausgebracht. Das ist hier der Uwe, wie heißt er, Lübermann oder irgendwas. Es gibt Nerd, so ein... es gibt Nerdbier? Ja, genau. Premium Cola. Danke, Chris. Genau, das ist das. Also ja. die beste Cola, die ich aus Hamburg kenne, die habe ich gerade hier noch stehen von gestern. Das ist ja. Fritz Cola. Ja, Fritz ist der, das ist ja genau der Gegenpart. Das ist, Premium Cola ist natürlich viel besser. Der Link ist unten im Chat, da kann man mal drauf patschen. Okay, und ich habe das mehr. Red Bull Bier recht gern. Ja, damals so ein Geschäftsmodell, wo es halt mehr darum geht, dass jeder fair behandelt wird. Und die bei dem Bier ist es so, soweit ich weiß, die Brauzutaten dealen hier unter Open Source. Das heißt, das ist veröffentlicht auf der Homepage von denen, wie die das brauen. Und das kannst du dann gerne versuchen nachzumachen. Open Source Bier brauen. Ja, genau, das ist so Nerd-Zeug halt. Ja, aber ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in der Brauerei. Kann ich mich zu Hause in meine Küche setzen und kann Bier brauen? Geht das? Ja, freilich. Frag doch mal den Thomas hier aus Österreich. Wie heißt er? Der Robert kann das besser aussprechen, den Podcast. Ja, der Thomas Witzer vom Sprechgröstl. Genau. Der braut bei seinem Vater zu Hause selber Bier. Ja. Mhm. Zu Hause in der Küche? Ja. Eher im Keller. Da brauchen wir doch sicherlich auch einen Thermomix für. Ach, das ist nebenbei das dritte Wort, deutsche Podcast-Wort des Jahres. Thermomix. Direkt nach Mikroständer und Pommes-Maschinenlotte. Pommes-Maschinenlotte ist der Hammer. Das ist einfach großartig. Ja, dann werde ich mir mal angucken, wie ich demnächst zu Hause Bier braue. Ja, also ich weiß es, in Bamberg gibt es noch das Hausbraurecht. Das heißt, da darfst du sogar offiziell Bier brauen. Also ich glaube, brauen darfst du sowieso, aber du darfst es auch verkaufen. Und dann gibt es immer, einmal im Jahr gibt es ein großes Stadtfest und dann kannst du durch Bamberg laufen und jeder, der so Bier gebraut hat, darf es dann anbieten und verkaufen. Kannst du dich dann da durchprobieren. Also an jeder zweiten Haustür steht dann so ein Fässchen vor der Tür und dann, ja, ist auch mal nett. Okay. Hobbybrauerforum, ja. Genau. Ich glaube, so umständlich ist es gar nicht, wenn man das ganze Zeug hat. Ja, wenn man es hat. Ja. Na, bei uns kannst du so Pakete kaufen. In Holland im Markt, dann hast du so ein 5-Liter-Fass quasi sehen und dazu hast du dann alle Zutaten, die du brauchst, um zu Hause selbst zu brauen. So ein Starter-Set heißt das bei uns. Ach, das ist in so einem Plastikbeutel drin dann, oder? Ey, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich habe mich bis jetzt davor geweigert, das zu kaufen. Ah, okay. Das gab's bei uns, Klaus, das kennen wir von früher bei uns auch, das gab's bei uns früher auch, das waren Yps-Hefte. Ja, genau. Also ich wohne zwar auf dem Dorf am Arsch der Welt, aber so fortschrittlich sind wir dann hier doch schon. Urzeitkrebse mit Biergeschmack. Haben die eigentlich überhaupt bei irgendwen funktioniert, diese Urzeitkrebse aus dem Yps-Heft? Ja, schicke. Ja, klar. Einmal, aber nicht lange überlebt. Ich weiß nicht, das ist der an der Geschichte, aber geschlüpft sind sie. Ich habe mir den Beutel reingeschüttet und ist nichts passiert. Die schwimmiert nicht in meinem Bauch umher. Im Bauchnabel. Hat so schön geprickelt in meinem Bauchnabel. Jetzt wird's grausig. Ja. Großartig. Mensch, Klaus, du überziehst ja schon. Ja, ich werde jetzt hier parallel dazu noch andere Beschäftigungen nachgehen. Nee, Pommes machen wir heute nicht. Was gibt's denn im Hause, Klaus? Heute? Schnitzel. Nichts bei uns. Nein, Schnitzel gibt's nicht. Heute gibt's ein Gulasch mit Knödel und Rotkraut. Nein, Weihnachten ist vorbei, sag mal. Ja, Weihnachten ist vorbei, aber das heißt doch nicht, dass man das nicht mehr kochen darf, oder? Ja, aber. Das ist so der Nachbrenner. Ich muss ja jetzt hier das ganze Zeug, was die Oma mit hier gegeben hat, das muss ich doch jetzt irgendwie wegkriegen, ne? Denk das Haus aufs Raclette. Ja, aber zwei Gläser fertiges Rotkraut kann ich nicht aufs Raclette. Doch, könnte ich auch aufs Raclette draufhauen, aber das sieht halt komisch aus, ne? Sehr komisch. Also muss ich das irgendwie anders verwerten. Und so Rotkraut alleine kann man ja nicht essen, da muss ja noch was dabei, ne? Was passt denn sonst zum Rotkraut, außer Knödel und Fleisch? Wollen wir ja nicht. Ganz. Wo sind die Vegetarier hier? Mal ein schönes Rezept? Nö, aber Rotkraut, also bei Rotkraut oder Rotkohl ist es auch wichtig, dass es nicht einfach nur das Glas ist, umgestülpt und warm gemacht. Also da muss dann schon so ein bisschen noch Bums rein. Ja, ja, Bums kommt schon rein. Also hier Speck? Speck und Fett und oder ja, Speck, Fett ist klar. Ja. Apfel hier ist schon drin, aber da schneide ich noch immer ein paar zusätzlich rein. Oder hier und Tabasco-Soße. Ja, Nein, Quatsch. Nee, Holunder kommt doch auch manchmal rein, ne? Oder Preiselbeeren? Lorbeer. Lorbeer, danke, Entschuldigung. Ja, Lorbeerblatt und wer es findet, darf eine Abwasch machen. Nee. Das heißt, Pommeslotte muss heute viel Wasser trinken, weil sie Tabasco-Rotkohl hat. Ja, Pommeslotte freut sich auch über die Knödel. Aber die machst du nicht selber, die kommen aus Packung, ne? Ja, das ist hier so fertig. Also nicht dieses Pulver, sondern da gibt es ja diesen frischen Knödelteig, den man kaufen kann. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also die sind schon gut, diese fertigen Knödel, diese Dings. Ja, vor allem vom Zeitaufwand her, ne? Ich meine, ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag nur in der Küche stehen und rumtun. Ich habe gar keine Ahnung, wie man Knödel machen müsste. Ich müsste dann erstmal auf Chefkoch.de gehen. Ja, die heißen ja halb und halb. Das heißt halb roh und halb gekocht. Das heißt, du nimmst halb rohe Kartoffeln und raspelst die klein und dann nimmst du gekocht und raspelst die klein und dann machst du noch irgendwas rein, was den ganzen Pumps dann zusammenhält. Also wenn ich zum Schlachter gehe, sage halb und halb, dann kriege ich halb Schwein, halb Rind gehacktes. Also als Knödel schlecht. Ja. Was kriegst du denn beim Schlachter? Was kriegst du denn beim Bäcker, wenn du halb und halb sagst? Habe ich noch nicht probiert, mal gucken. Das weiß ich auch nicht. Das ist auch mal beim Bäcker, ist bei mir immer das Problem mit ihren Gewichtsangaben. Wieso? Was ist denn ein 3-Pfund-Brot? Ja, was ist denn ein Pfund, Harti? Ja, weiß ich nicht, hab nicht aufgepasst. 500 Gramm. Pfund Kaffee sind 500 Gramm. So. Und ein 3-Pfund-Brot hat 1500 Gramm. Ja, aber warum sagt man 3-Pfund-Brot? Kann man nicht sagen, ich möchte... Ja, das ist halt noch ein Handwerk. Die haben halt auch ihre gewissen Kodexe und Zeug. Du sagst nicht, ich hätte gern 1,5 Kilo Brot. Sagst du halt nicht. Du sagst ja gern 3 Pfund. Okay. Ist halt so. Hm? Ja. Du sagst doch, ich hätte gern Pfund gehacktes oder sagst du, ich hätte gern 500 Gramm gehacktes. Nein, 100 Gramm gehacktes. Ich sage, ich möchte 100 Gramm gehacktes haben, da weiß ich, das reicht für 2 Brötchenhälften. Ach so. Mhm. Ja, okay. Ja, also Wenn das schon los ist, wenn ich noch anfangen muss beim Schlachter oder beim Bäcker oder was ich zu rechnen, ich möchte ein Viertelfund gehacktes, wenn ich dann erstmal im Kopf rechnen muss, wie viel ist denn jetzt ein Viertelfund, da wäre ich ja irre bei. Ja, 125 Gramm. Ja. Ja, danke, das weiß ich jetzt auch. Da musst du dir halt so eine Umrechnungstabelle mitnehmen, wenn du zum Dingens gehst, dann kannst du gleich drauf. Ich kann ja nicht auch schon eine App für. Ich wollte gerade sagen. Die Hackfleisch-App. Schade, ich hab grad Siri nicht hier. Ich hätte ja Siri mal fragen können, was Siri sagt, für ein Viertelfund gehackt ist. Ich hole mal Siri, Moment. Hol mal die Siri, ja. Ja, das hilft bestimmt. Jetzt wird's aber technisch. Ne? Hier in unserem Raucherbalkon. Der Technik-Podcast. Also, nur zur Information, ich habe hier jetzt ein Glas mit Rotkohl mit 680 Gramm. Das sind dann wie viel Pfund? 1,27. 1,27. Klingt nah dran, ja? Ja. So. Da hätte ich jetzt auch so drauf getippt. So, und Siri sagt uns jetzt das alles gleich. Da bin ich ja gespannt. So, was machen wir mit dem Rest? Dann machen wir hier ein bisschen Wasser drauf machen. Zack. So. Achtung, jetzt wird es laut. Haha, wir sind nicht nur Technik, wir können auch kochen. So, so jetzt mal leise. Ich frage jetzt mal Siri. Siri, ein Viertel Pfund sind wie viel Gramm? Ja, sucht, findet nichts. Kennt Siri nicht. Das kennen die Amerikaner auch, glaube ich, nicht, oder? Also ihr könnt jetzt wieder reden. Ja, die Amis kennen irgendwie das mit Pound, aber ja, die müssten das ist ja wieder kennen. Was anderes. Ja, das hat quarter pound with cheese. Eigentlich müssten die das kennen. Ja, das sind also aber keine 500 Gramm. Siri macht Arbeitsverweigerung. Ich frage mal nach. Siri, ein Viertel Pfund sind wie viel Gramm? Das ist 113,4 Gramm. Knapp daneben. Nur nicht mal rechnen kann. So. Was habe ich denn falsch gemacht? Bei mir ging's nicht. Du warst böse zu deiner Siri, die spricht nicht mehr mit dir. Was habe ich denn falsch gemacht? Musst du den Typen mal Sprache auswählen, vielleicht spricht dir noch. Oh. Ich werf mich weg. Gestern hast du dich nur gesagt, mein iPhone ist schon so schwer für sowas Sachen. Das ist beleidigt. 12 Tage dort der scheiß Tesla zum Ausbauen. Ja, ist so. Ja. Der Teddy hat gesagt, er könnte uns einen Gruß einsprechen. Der soll sich hierher bewegen. Ich glaube, der hat Angst. Das weiß ich nicht, ob der Angst hat. Ich glaube, dass der einfach keine Zeit hat. Oder keine Lust. Oder er kann Teamspeak nicht installieren. Ja. Oh. Außerdem hat er auch Angst, mit seinem Teddy herzukommen, weil ja Alkohol getrunken wird. Stimmt, da war ja was. Ihr trinkt doch keinen Alkohol. Und sein Teddy nicht. Das ist ja wohl. Der wollte Saft haben. Verleumdung. Ihr von früher. Sanustol. Ist doch Gerstensaft. Ja. Mit dem unheimlich gesunden Jungen oben drauf auf dem Bild. Multisanustol, ne? Ja, das ist der kleine Bruder von der Kinderschokolade. Und vom Brandzwieback. Das waren Drillinge. Die sind alle in die Werbung gegangen. Sanustol. War da eigentlich Alkohol drin? Nee. Ich glaube, da war nur so ein bisschen THC oder irgendwas drin. THC, was war das? Oh. Achso, Klosterfrau Melissengeist haben wir als Kinder immer gekriegt, wenn wir erkältet waren. Mein Opa immer grüne Tropfen. Der war nie krank. Ja. Wenn er erkältet war, gab es immer grüne Tropfen. Wie die hießen, weiß ich nicht. Er sagte immer nur, geh in die Apotheke, hol grüne Tropfen. Ich bin in die Apotheke gegangen, hast gesagt, ich brauche für Opa grüne Tropfen. Hast du grüne? Die wussten, was du wolltest. Das war irgend so ein Mentholzeug. Achso. Da haben die hinten. Hinterm Tresen haben sie dann Jägermeister in eine kleine Arzneiflasche gemacht. Grüne Tropfen. Sauerländer Tropfen. Mit Honig. Großartig, ne? Wenn sich hier irgendwie ein paar Bekloppte auf dem Balkon treffen, wir quatschen einfach los. Es gibt immer was zu quatschen, ne? Ja. Wäre ja schade, wenn nicht. Und das Ganze ohne Skript. Ja, ich schaue mal ins Dokument. Ja, wir sind am Ende des Dokuments angekommen. Ab jetzt kann der Chat noch was sagen. Achso, wir haben ja keinen Chat. Keinen offiziellen. Ja. Ja, Mensch, dann können wir doch mal allen, die, wenn wir das noch vorher hinkriegen, ins Backoffice schafft, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Auf jeden Fall. Ja, und einen schönen guten Rutsch, ne? Ja, und wir freuen uns über Besuch hier auf dem Raucherbalkon. Und auch mal Kommentare. Kommentare sind auch schön. iTunes-Rezessionen. Auch, genau. Auch das ist möglich mittlerweile, stimmt. Ja. Winke, ja, winke. Winke, winke. Und winke, winke. Und sehr PayPal spenden, da stelle ich mich zur Verfügung. Tschüss. Tschüss. Ciao. So. Da sagen die alle, ich soll zum Raucherbalkon. Na gut, dann mal rauf da. So, puh, kalt hier draußen. Oh Mann, ist das hier verqualmt. Das ist ja... Oh Mann, keiner da. Und huch, der Boden ist ganz schön uneben hier. Jetzt verstehe ich, was die immer sagen. Lieber ein Bier trinken, um das auszugleichen hier. Na okay, so. Dann komme ich aus den Anywhere endlich mal hierher und ist keiner da. Oh mein Gott. Ach, bleibt nichts anderes übrig, als einen Gruß dazulassen. Also, liebe Raucherbalkon-Inhaber, Betreiber und Aufpasser und wie ihr euch nicht alle schimpft, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2016. Kommt gut rein ins neue Jahr, gesund und munter und raucht nicht so viel. Und ich denke, der Teddy, der wird auch nächstes Jahr nochmal aus dem Anywhere vorbeigucken, denn es lässt sich nicht vermeiden, ne? Weil, das ist auch ganz klar, einer muss es ja machen, ne? Also, meine Lieben, alles, alles Gute. Wir hören und vielleicht sehen uns auch nächstes Jahr. Es lässt sich nicht vermeiden. Bis dann, euer Teddy. Tschüss. Mein Gott, nochmal.